so often, huh? Wenn ihr, wenn ihr gut hören könnt, dann bitte eine 5 tippen. Oder gibt es bei euch so eine Art Verspätung? Ja, Alhamdulillah, unsere Familie, muslimische Familie, ist eine Person mehr geworden. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Wir haben voriges Mal angefangen, Barakallahu Fikum. Wir haben gesagt, die Quellen für die Grundlagen von Al-Fiqh und die Grundlagen für Urteile in der Religion. Und diese Quellen, die heißen Usul Al-Fiqh. Usul Al-Fiqh. Und wir haben gesagt, diese Quellen, die sind erstmal Al-Quran, das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Und heute, inshallah, machen wir weiter mit der zweiten Quelle, die vom Koran nicht zu trennen ist. Pass auf. Koran und Sunna darf man nicht trennen. Koran und Sunna sind Koran und Sunna zusammen. Und die müssen auch zusammen sein. Weil man den Koran allein nicht verstehen kann. Ohne Sunna kann man den Koran nicht verstehen. Deshalb sagen die Gelehrten, wie Imam Ahmed oder Imam Shafi, sie haben gesagt, der Koran braucht die Sunna mehr, als die Sunna den Koran braucht. Was meinen Sie damit? Das wird, wenn du im Koran liest, Allah sagt, bete. Wie? Wann? Wo? Gibt es nicht im Koran alles detailliert. Wo ist die Detaillierung? In der Sunna. Und deshalb, es gibt viele Ayat im Koran, wenn wir die Sunna nicht hätten, dann hätten wir davon, oder hätten wir damit nicht anfangen können. Deshalb, die Sunna beurteilt den Koran und erklärt den Koran und ergänzt den Koran. Der Koran ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Die Sunna sind die Handlungen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Taten von ihm, die Wörter und Aussagen von ihm. Aber trotzdem, in der Religion machen Koran und Sunna die Basis für einen Muslim. Ein Koran ohne Sunna geht nicht und ein Sunna ohne Koran auch geht nicht. Beides zusammen macht die Grundlage überhaupt der Religion. Und das ist falsch, was die meisten sagen, der Koran ist die Grundlage des Islam. Das stimmt nicht. Der Koran und die Sunna zusammen. Was bedeutet As-Sunna? As-Sunna ist sprachlich die Methode oder der Weg. Methode und Weg. Allah sagt in Surat Al-Ahzab, die Ayat 62. Surat Al-Ahzab, Ayat 62. Sunnat Allah fil ladhina khalaw min qabl. Wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnat Allah. Die Methode Allah subhanahu wa ta'ala. Und du wirst in dieser Methodik keine Änderung finden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt auch, wer im Islam Sunna, gute Sunna macht, bekommt den Lohn dafür und so weiter. Deshalb Sunna ist die Methode und der Weg. Und die Sunna ist die Methode und der Weg vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie er den Islam praktiziert hat. Seine religiöse sozusagen Ausführung in diesem, oder Führung in diesem Leben. Und das ist, was der Prophet gesagt hat, gemacht hat oder getan hat und was er entschieden hat. Bei manchen Gelehrten was er auch religiöserweise verlassen hat. Das ist die Sunna in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, jedes Wort vom Propheten, was der Religion, was mit der Religion zu tun hat, jede Tat, jede Handlung, ist für uns Religion. Und man sollte diese Sunna vom Propheten laut die fünf Urteile der Religion auch sozusagen eingliedern. Also wir haben die fünf Urteile, die sind Pflicht, empfehlenswert, erlaubt, verboten, unerwünscht oder unbeliebt. Diese fünf, die für den Koran gelten, gelten auch für die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Sunna von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht, wie manche Leute denken. Der sagt Sunna, dann für ihn das ist so, machst du, bekommst du Lohn, machst du nicht, bekommst du keinen Lohn. Nein. Die Sunna in der Religion hat mehrere Bedeutungen. Aber allgemein ist das die Sunna, die Methode und Art und Weise, wie der Prophet Muhammad den Islam praktiziert hat. Es gibt etwas von der Sunna, was Pflicht ist. Das steht nicht im Koran. Steht im Koran, dass Salat al-Asr 4 Raka ist? Nein. Steht im Koran, dass Salat al-Maghrib 3 Raka ist und in der ersten 2 muss man oder soll man, muss bei manchen Gelehrten, soll man bei manchen Gelehrten laut rezitieren und im dritten leise? Steht sowas im Koran? Nein. Wo haben wir das Ganze? Aus der Sunna von Propheten Muhammad. Deshalb ist es Pflicht, dass man Salat al-Asr 4 Raka betet. Das haben wir von der Sunna entnommen, nicht vom Koran. Es ist empfehlenswert, Siwak zu benutzen. Auch übrigens während Fasten. Siwak. Das ist Siwak, ja. Das ist Siwak. Da kann man benutzen. Ja, das ist hier. Das ist Siwak. Das ist Sunna. Was bedeutet hier Sunna? Empfehlenswert. Aber wir haben das nicht vom Koran, sondern wir haben das von Sunna vom Propheten Muhammad zusammen entnommen. Es gibt durch die Sunna auch bestimmte Themen, die verboten sind für uns Muslime. Wie zum Beispiel Gold für Männer zu tragen. Das ist durch die Sunna bekannt. Im Koran gibt es nicht, du darfst kein Gold tragen. Wir haben Koran und Sunna und es gibt bestimmte Handlungen in der Sunna, die sind auch in diesem Bereich, also verboten wurde. Bei Fuqaha meinen viele von ihnen, wenn sie sagen, das ist Sunna, da können sie zwei Themen meinen. Entweder sagen sie, das ist Sunna und sie meinen, das ist von der Religion, oder sie sagen, das ist Sunna und sie meinen, das ist empfehlenswert. Und meistens meinen sie empfehlenswert. Aber nicht verallgemeinern. Sie meinen in bestimmten Bereichen, wenn sie Sunna, das Wort Sunna benutzen, empfehlenswert. Und nicht alles. Deshalb, man sagt auch manchmal, von der Sunna ist so, das wird von der Religion. Und man sagt auch, es ist Sunna, so und so zu machen, das wird, es ist Religion. Und keine Bidda. Und Sunna ist wie Koran, bezüglich erlaubt und verboten, bezüglich Pflicht und empfehlenswert. Das ist das Gleiche. Das wird die gleiche Kraft. Aussage ist wie Koran und für Sunna. Und jedes Wort von der Sunna ist sozusagen maßgebend für uns, wenn das authentisch ist. Weil Allah sagt, in Surah Ali Imran, Surah 3, 132, wa Allah wa Rasul, gehorcht Allah und den Propheten. In Surah Al-Ahzab, die Surah 33, die Ayat 36, wa ma kana li mu'minin, ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Wenn Allah und sein Prophet, wenn entschieden wird von Allah und Propheten, dann gibt es nicht bei einem Gläubigen und einer gläubigen Frau, dass sie was anderes wählen, als was Allah gesagt hat und was der Prophet gesagt hat. Und das ist der Islam. Und hier sollten die Muslime aufpassen, die sollen diese Eier im Kopf behalten. Um diese Eier geht es das Ganze. Man will mit uns Muslime nicht zufrieden sein wegen dieser Eier. Wir sagen, Allah hat entschieden, der Prophet hat entschieden, dann ist das Religion für uns. Punkt. Die sind damit nicht einverstanden. Manche Leute, deshalb machen sie Probleme. Und es ziemt sich nicht für einen gläubigen Mann und eine gläubige Frau, dass sie, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit beschlossen haben, eine andere Wahl in ihrer Angelegenheit treffen. Und der Allah und seinen Gesandten nicht gehorcht, geht wahrlich in offenkundiger Weise irre. So sagt, das ist sinngemäß übersetzt, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt in Surah An-Nisa, in Surah 4, Ayah 59. Ya ayyuhal ladhina amanu, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Das ist eine gewaltige آية für uns Muslim. O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht seinen Gesandten und denjenigen, die eure Sache in euren Händen haben. Das sind die Anführer und die Gelehrten. Damit wird hier ein Anführer und Gelehrten gemeint. Verhinternasatum fische. Wenn ihr Meinungsverschiedenheit habt oder wenn ihr sozusagen unterschiedliche Ansichten habt. Das wird kehrt zu Allah und zu seinen Propheten, kehrt zu Koran und Sunnah. Wenn ihr an Allah und seinen letzten Tag glaubt, deutlicher gibt es nicht. Deutlicher gibt es nicht. So ist das in unserer Religion. Nochmal sage ich, es geht um diese Sache. Allah sagt auch in Surah Al-Hujurat Gemesha, die Ayah 1. Ja, ihr Lesen, amenu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Wattaqu Allah, inna Allah sami'un alim. Und in Surah An-Nisa, Ayah 80. Man yuti' al-Rasul, faqad ata' Allah. Wenn du dem Propheten gehorchst, dann gehorchst du Allah. In Surah Al-Hashr, die Ayah 7. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Was euch dem Propheten angeboten hat oder gebracht hat, müsst ihr nehmen. Was er euch verboten hat, müsst ihr meiden. Allah sagt in Surah Al-Nahl, die Ayah 44. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ja, wenn dir die Ermahnung herabgesandt haben, du den Leuten das erklärst. Allah sagt auch in Surah An-Najm, Stern. An-Nahl ist die 16, ist die Surah 6. Surah An-Najm, Stern. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Das ist, was der Prophet von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, ist eine Offenbarung. Der Prophet spricht nicht von Gelüst. Er spricht mit Offenbarung. Und in Surat al-Nur 54 und 63. Surat al-Nur ist die Surah 24, denke ich. Ja, 24. Die Ayah 54 und die Ayah 63. Einmal 54. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Wenn ihr dem Propheten gehorcht, dann seid ihr recht geleitet. Wenn ihr ihm gehorcht, dann seid ihr recht geleitet. Und 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Erachtet nicht den Luft, den Gesandten und den Luft. So mögen sich die, die sich seinem Befehl widersetzen, davor hüten, dass sie nicht Drangsal befalle oder eine schmerzliche Strafe treffen. Also wenn du dem Propheten nicht gehorchst, dann kannst du in Versuchung, oder da kann die Versuchung dich treffen, Drangsal. Imam Ahmed sagte, Schirk. Oder eine schmerzhafte Strafe. Möge Allah, schmerzliche Strafe. Möge Allah uns bewahren. Ich meine, das sind nur ein paar Ayat. Es gibt noch sehr viele. Von Hadithen, die sind so viele. Deshalb die Grundlage für einen Muslim ist Koran und Sunna. Und derjenige, der Sunna verleugnet, ist kein Muslim. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ohne Zweifel. Man ata'ani, faqad ata'a Allah. Wer mir gehorcht, dann hat er Allah gehorcht. Und wer die Widersetzung gegen dem, was ich befallen habe, hat sich Allah widersetzen, sozusagen. Der Prophet sagte, alle von meiner Nation kommen ins Paradies, außer diejenigen, die es ablehnen. Hat man gesagt, wer lehnt es ab? Der hat gesagt, wer mir folgt, kommt ins Paradies. Wer das nicht macht, hat das abgelehnt. Der Prophet hat uns gewarnt davor, dass einige Leute kommen werden und die sagen, nur das Buch Allah, nur Koran. Sunna wollen wir nicht. Er hat gesagt, einer von euch, der legt sich hin und wenn man ihm sagt, der Prophet hat befohlen oder verboten, der sagt, nein, wir nehmen nur den Koran. Was im Koran erlaubt ist, dann erlaubt. Und was im Koran verboten ist, verboten. Der Prophet sagte, was der Prophet verboten hat, ist genau, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das wird in der Aussagekraft. Und der Prophet hat erzählt. Der hat gesagt, ich bin derjenige, der gewarnt hat. Diejenigen, die mir folgen, werden gerettet. Aber diejenigen, die mir nicht folgen, werden sich sozusagen, werden verlieren. Das ist wie, wenn eine Armee ein Volk angreift und jemand kommt zu ihnen, der Warner kommt, der sagt, pass auf, es gibt eine große Armee, diese Armee wird euch vernichten. Schnell! Läuft weg, lauft weg. Manche nehmen das an und die gehen mit. Die sind gerettet, andere die nehmen das nicht an, dann kommt die Armee und vernichtet sie an. Deshalb, barakallahu fikum, Koran und Sunna sind die Grundlage des Islam. Gut, keiner darf das verneinen. Und wenn man das verneint von Muslimen, dann hat man eine große Ungerechtigkeit getan. Und wenn man sagt, ich nehme die Sunna nicht, oder ich will keine Sunna haben im Islam, Islam ist nur Koran, dann ist man mit Sicherheit kein Muslim. Mit Sicherheit. Ohne Zweifel. Und da gibt es zwei Gruppen, die keine Muslimin sind. Die sind Al-Qadianiyya, die nennen sich Ahmadiyya. weil sie, das war in Indien und es wurde in Indien, Pakistan und in diesem Gebiet verbreitet und die haben ihre Heiligtümer in Haifa. Und die sind in England sehr viele, die sind keine Muslime, weil sie auch die Sunna unter anderem verleugnen. Und es gibt noch eine Gruppe, die nennen sich Koraniten. Das ist falsch, dass man sie Koraniten nennt, weil wenn sie Koraniten wären, dann mussten sie eigentlich Koran folgen. Und im Koran steht, dass man dem Propheten folgen muss. Wer hat uns den Koran gebracht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist für uns eine Grundlage des Islam. Und die Quelle des Islam ist Koran und Sunna zusammen. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sind beide, die kommen beide zusammen. So hat er getan. Sind beide und die kommen beide zusammen. Und in Surat al-Hijr, inna nahnu nazzalna dhikra, wir haben die Ermahnung herabgesandt. Und wir werden das schützen. Das gilt für Koran und Sunnah. Das gilt für Koran und Sunnah. Deshalb sollten die Muslime Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und die müssen dem Koran und Sunnah zusammen folgen. Und hier ist es wichtig zu wissen, die Sunnah meinen wir hier, was authentisch ist. Wenn das nicht authentisch ist, dann wird das nicht angenommen. Wenn das authentisch ist. Deshalb die Khawarij, als sie irregegangen sind, war das der Grund. Sie haben die Sunna nicht angenommen richtig. Sie haben das nach ihren, sozusagen, nach dem Gelüst gemacht. Und es gibt Gegner von Sunna, wie Khawarij, Shia und so weiter. Die nehmen nicht die Sunna von Prophet Muhammad. Deshalb die Sunna sind drei, oder hat drei Sachen, so diese wichtigsten, drei Arten sozusagen bei den Gelehrten bezüglich Koran. Die Sunna ist entweder Ergänzung für den Koran, Erklärung für den Koran, Ergänzung, Erklärung, oder manchmal bezüglich Urteile ist die Sunna sozusagen, hat die Sunna ein Urteil gebracht, was man im Koran nicht findet. Und manche Gelehrten sagen auch, die Sunna hebt bestimmte Ayat vom Koran auf. Und das stimmt, es gibt dafür Beweise. Weil derjenige, der uns Koran überliefert hat, das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er auch, seine Sunna auch, ist nicht von seinem Gelüst. Und alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb manche sagen ja, das geht niemals, dass das Sunna der Koran widerspricht. Doch, wenn das aufgehobenes Urteil ist. Man spricht auch, wenn man von der Sunna manchmal spricht, da redet man von Al-Khabar. Obwohl Khabar ist mehr als Sunna. Und Al-Akhbar, die sind sozusagen die Informationen, die wir bekommen haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezüglich seiner Taten, seiner Entscheidungen, seiner Eigenschaften, sallallahu alaihi wasallam. Und hier haben wir zwei Arten von Al-Akhbar. Bezüglich Authentizität, ob das authentisch ist oder nicht. Sunna. Oder Akhbar, überhaupt. Informationen in der Religion. أوسع قرآن. Skipped etwas, was heißt قطعي الثبوت. Das bedeutet zweifellos ist das authentisch. Es gibt Vanni al-Thubut, relativ, absolut authentisch und relativ authentisch. Wenn man sagt قطعي الثبوت, das bedeutet, das ist unbedingt, zweifellos, absolut authentisch. Es gibt nicht, dass man sozusagen Zweifel daran hat. Und hier ist die Verbindung zu welcher Lehre? Hadith-Lehre. Das ist die Verbindung zu Hadith jetzt. Jede authentische Überlieferung, die Regel von authentischen, von Sahih Hadith hat, ist قطعي الثبوت. Warum kam es zu dieser قطعي الظني? Das wird klar, sozusagen authentisch, was unbedingt authentisch ist, und authentisch, was man sagt, Vermutung. Das haben die damals Al-Mu'tazila gemacht, damit sie viele Hadithe von Sunna von unserem Propheten sallam ablehnen. Und die meinten damit auch die Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn wir von dieser Sache sprechen, dann sprechen wir von Regeln von Al-Sunna und Jama'an. Ist ein Hadith authentisch, dann ist das für uns maßgebend, wir nehmen das. Fertig, Punkt. Deshalb bei uns jedes Hadith sahih ist für uns in Aqidah anzuwenden oder auch in Urteilen anzuwenden. Aufpassen, das ist wichtig. Weil Mu'tazila und Asha'ira, diese zwei Gruppierungen, die machen das nicht so. Deshalb haben wir in diesen authentischen Hadithen zwei Arten. Etwas authentisch Mutawatir, das haben wir schon in Hadith-Lehre gehabt. Mutawatir, das wird eine Gruppe oder eine Vielzahl von Menschen hat das überliefert und die übertragen an andere Vielzahl von Menschen und so weiter. Deshalb, man kann niemals sagen, dass diese Leute lügen werden. Zum Beispiel Mutawatir Hadith oder Überlieferung, wie zum Beispiel Shafa' vom Propheten Muhammad, vier Sprache vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Adab al-Qabr, obwohl manche sagen nein, Peinigung im Gefahr. Es gibt in unserer Zeit eine Partei, die sehr viel über solche Themen spricht, ja? Hizb al-Tahrir. Weil die das gleiche wie Mu'tazila und Khawarij haben. Aber natürlich moderner. Das zweite ist Ahad. Es gibt Mutawatir und Ahad. Ahad, das bedeutet, in der Überlieferungskette ist eine Person festzustellen, die diese Überlieferung überliefert hat, oder weniger als das Niveau von Tawatur. Und das ist Al-Hadith al-Sahih zum Beispiel. Und wir kennen die, sage ich jetzt, die Bedingungen, Voraussetzungen für Al-Hadith al-Sahih. Wie sind die fünf? Die wir immer gehabt haben. Das zweite ist Vanni al-Thubut. Das bedeutet, man hat noch nicht 100, mit Höchstwahrscheinlichkeit ist das authentisch. Aber nicht so klar wie bei قطعي الثبوت. Und man sagt hier, diese Überlieferungen, man kann nicht sozusagen absolut wissen oder absolut folgen oder absolut verwenden. Und das ist Al-Hadith Al-Hasan zum Beispiel. Die sind diese Hadithe, die zwischen Sahih und Da'if sind, aber die sind in einer Stufe, dass man sie verwenden kann. Und das auch benutzt man in Aqidah und auch in Urteilen. Weil Mu'tazila, die nehmen das überhaupt nicht. Und Al-Asha'ira, die sagen, wir nehmen das in Urteilen, aber in Aqidah nicht. Das sind auch die Freunde von Hizb ut-Tahrir. Manche, die wollen die Hadithe, die sozusagen die Ahad sind, also wenn die in der Überlieferungskette nicht alle Mutawatir sind, nicht eine Gruppe oder Vielzahl von Menschen, die wollen das nicht annehmen in Aqidah. Aber die Beweise, die sind total anders, als was diese Leute gesagt haben. So, barakallahu fikum, aufpassen. Erstmal, die Religion ist von einer Person gekommen. Durch eine Person überliefert. Das ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Er war eine Person. Und wenn diese Leute sagen, wir brauchen für jede Sache Tawatur, dann sagen wir ihnen, ja, und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der kam doch mit dem Islam. Wie sollen wir das machen dann? Erstens. Zweitens. Wenn du zu den Leuten gehst und du willst vom Islam reden, sagst ihnen, gerade jetzt diese Schwester, die Muslim geworden ist, wer hat ihr das Ganze erzählt? Eine Person, ich. Nicht die ganze Umma. Also, und ich habe ihr von Aqidah erzählt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nach der Auffassung von diesen Leuten, die sagen, die Überlieferung von Einzelpersonen geht nicht, dann sollen wir ihnen sagen, denn jeder, der den Islam annehmen möchte, soll mal zu ihm mit einer großen Gruppe gehen, von Leuten, damit sie nicht lügen. Und das ist unmöglich. Drittens, angenommen, dass Abu Bakr radhiyallahu alayhi etwas erklärt hat in der Religion. Nimmt man von Abu Bakr oder nimmt man nicht? Wenn sie sagen, ja, wir können zweifeln, dass Abu Bakr die Wahrheit spricht, könnte Abu Bakr lügen in der Religion. Wer wird sowas behaupten? Möge Allah uns bewahren. Dazu der Prophet Muhammad s.a.w. hat Mu'adh nach Yemen geschickt, allein. Allein. Und er hat ihm gesagt, ruf diese Leute zum Islam auf. Der Islam ist Aqida. Das heißt, wenn man die Benachrichtigung oder sozusagen die Information von einer Person nicht nimmt, dann sollte man Mu'adh nicht annehmen. Die Überlieferungen, die von einzelnen Sahaba betätigt waren, ja, wenn das, die waren einzeln, wenn wir das nicht nehmen, dann gibt es so viele Sachen von Aqidah, die wegbleiben werden. Deshalb sollen wir aufpassen, barakallahu fikum. Und was diese Leute von Scheinargumenten geholt haben, die sind, ich möchte jetzt unsere Zeit wirklich nicht verlieren, um solche Sachen zu erklären, was überhaupt am Thema vorbei sind. Die haben Ayat geholt, die sind total in eine andere Richtung. Und die haben das sozusagen gebeugt, damit sie am Ende sagen, das ist unser Beweis. So sollte man aufpassen, Barakallahu. دي سنة هتتغير، سنة قولية بس في دولة تسوس was gesprochen worden ist, gesagt worden ist. Sunnah fi'liya, was der Prophet Muhammad gemacht hat. Und Sunnah taqririya, das was der Prophet bestätigt hat durch sein Schweigen oder was der Prophet sallam abgelehnt hat, indem eine andere Person was getan hat. Das heißt, ein Sahabi tut etwas, der Prophet sagt nicht. Das heißt Taqrir, Bestätigung. Und es gibt noch bei manchen Gelehrten sagen, es gibt auch Sunna Terkiya, eine Sunna des Verlassens. Das heißt, wenn der Prophet etwas verlassen hat, dann sagen sie, das ist auch für uns Sunna. Und dann noch dazu, manche Gelehrten sagen, Sifat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, das heißt, die Eigenschaften vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist auch Sunna. Eigenschaften, wie er aussah, und Eigenschaften, was er gemacht hat. Das wird lächeln, reden und sowas. Und das alles macht die Sunna zusammen. So, barakallahu fikum. Die Sunna ist maßgebend für uns. Und das ist die Quelle des Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Wichtig ist aus diesem Thema, dass du weißt, was authentisch ist von Sunnah vom Propheten Muhammad sallam, ist maßgebend in der Religion. Die Sunnah und der Koran sind Quellen für den Islam und man muss natürlich die Sunnah richtig verstehen und richtig argumentieren können. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das nächste Mal reden wir über Al-Ijma'a. Nächstes Mal reden wir über Konsens im Islam. Jeden Tag. Barakallahu fikum, barakallahu fikum.